Der Zimmermeister schlag, bewegt sich nicht an einem Tag. In Nürnberg der größte Meister, mich lehrt die Kunst an Sachs. Schon voll ein Jahr mich schon der Meister, dass ich als Schüler wachs. Schuhmacherei und Poeterei, die lernt nicht da alleinerlei. Hab ich das Leder glatt geschlagen, lern ich Vokal und Konsonant sagen. Nix sich den Trader fest und steif, was ich dann reimt, ich wohl begreif. Den Riemen schwingen im Stich die All, was Sturm, was Klingen, was Maß, was Zahl. In Leisten, im Schurz, was lang, was kurz, was hart, was nind, hell oder blind, was weisen, was milben, was glitzilben, was pausen, was körner, was blumen, was törner. Das alles lern ich mit Sorg und Acht. Wie weit nun meint ihr, das ist gebracht? Wohl zu nem Paar, ja, dein hat's noch gute Ruh. Ein Paar hat manch Gesetz und gepennt, wer doch leicht die rechte Regel fängt. Die richtige Naht an den rechten Draht mit guten Fügen stollen, den Paar ist zu versohlen. Und dann erst kommt der Affe, dass er nicht kurz und nicht zu lang und auch keinen Reim enthält, der schon im Stollen gestellt, der alles das merkt, weiß und kennt, wird doch immer noch nicht Meister genannt. Diesmal bin ich ein Schuster sein, in die Singkunst lieber für mich ein. Ja, hätt ich nur selbst schon zum Singer gebracht, wer glaubt wohl, was das für Mühe macht? Der Schreibpapier, schwarz-tintenweiß, der rote, blau und grüne Ton, die Hagenblüten, Strohhalm, Engelweiß, der zarte, der süße, der rote. Der kurzen Liebe, der vergessene Ton, die Rosmarin, der Feigenweiß, die Regenbogen, die Nachtigallenweiß, die englische Zinn, die Zimtrerenweiß, frisch Pomeranzen, Prinlindenblühweiß. Die Fresh, die Kölle, die Stichpickpickpickspeis, die abgeschiedene Vielfraßmeis, der Lärsche, der Schläge, der Bellenton, die Menisenblümelein, die Meierweiß, Geflügelhaut, Treu-Pelikanweiß, die buntglänzende Treibweiß. Hilf im Hell, bekennt aus Bühnengleis. Da das sind nur die Namen. Nun lernt sie singen, recht wie die Meister sie gestellt. Jed Wort und Ton muss klärlich klingen, wo steigt die Stimme und wo sie fällt. Fangt nicht zu hoch, zu tief, nicht an, als es die Stimme erreichen kann. Mit dem Atem spart, dass er nicht knapp und gar am Ende überschnappt. Vor dem Wort mit der Stimme ja nicht summt, nach dem Wort mit dem Mund auch nicht brummt. Nicht ändert dann Blut und Koloratur, jetzt Zierat, fest nach des Meisters Spur. Verwechselten ihr, würdet gar ihr, belehrt euch und kennt nicht mehr. Der Sonn euch alles auch gelungen, da händiger versungen. Trotz großem Fleiß und Emsigkeit, ich selbst noch bracht es nicht so weit, so oft ich's versucht und's nicht gelingt. Die Knie im Schlag, Meister, Meister, mir singt, wenn da die Jungferninne nicht die Hilfe weiß, sing ich die Eidel Brot und Wasser wein. Nehmt euch ein Beispiel dran und lasst vom Meister wein. Die Meister ein Einladung, einen und nahm, ob jeder kam, ruf ich euch auf als letzten Bodner, der ich mich nenn und bin Fritz Kottner. Sehe da, mein Bodner, hier zur Hand. Kurz und gesamt, feindlich fand, ferner Worte, immer Wort, alters Erzorn, bleibt niemand fort, Konrad Nachtigall, bei seinem Schlag, aus in Moser, die vielen Mag, Niklaus Vogel, steigt, ist klar. Sagst, da steht er, und ich taste, der Zeit, Meister, sag's ist zur Stelle. Sixus Beckmesser, immer bei Sachs, lass den Reim nicht lernen von Glück und Wachs, Ulrich Eislinger, ihm, Hans Wolf, thank you.

ihr.